Kapitel 4. Die große Verwirrung. Es ist wichtig für uns, den Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Alten Bund zu verstehen. Diese beiden werden von Menschen oft verwechselt. Viele haben mir gesagt, dass sie niemals das Alte Testament lesen würden, nur das Neue Testament, weil sie im Neuen Bund lebten. Ich liebe das Neue Testament. Ich genieße es, die Evangelien zu lesen und die Briefe des Paulus, und das ist in Ordnung so. Aber wir müssen verstehen, dass das Alte Testament und der Alte Bund nicht dasselbe sind. Der Alte Bund ist das Bündnis, das Gott mit Israel gemacht hatte, um festzulegen, wie er sich ihnen gegenüber verhalten würde und wie sie sich ihm gegenüber verhalten sollten. Das Alte Testament hingegen wird auch als die Schriften bezeichnet, und wie wir wissen, kennt man heute die ganze Bibel als die Schrift. Die einzige Bibel, die Jesus hatte, war das Alte Testament. Der Apostel Paulus benutzte nur das Alte Testament, um sein Verständnis, seine Offenbarung und sein Wissen vom Neuen Bund zu zeigen. Wir müssen alle Schrift lieben, nicht nur die Teile, die wir mögen oder am leichtesten verstehen. Der Psalmist sagt, die Summe deines Wortes ist Wahrheit, und alle Verordnungen deiner Gerechtigkeit bleiben ewig, Psalm 119, 160. Paulus sagte zu Timotheus in 2. Timotheus 3, 15-17. Weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche dich weise machen können zum Heil durch den Glauben in Christus Jesus. Jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke ausgerüstet. Hier sehen wir deutlich, wie wichtig das Alte Testament für Gläubige des Neuen Bundes ist. Als Paulus zu Timotheus über die Schriften und ihre Bedeutung für sein Leben sprach, bezog er sich aufs Alte Testament. Als Jesus in der Wüste war und vom Teufel versucht wurde, zitierte er Verse aus dem Alten Testament. Als Jesus mit seinen Jüngern auf der Straße nach Emmaus wanderte, sagt die Schrift in Lukas 24, 27. Und er hob an von Mose und von allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezog. Das Problem tritt auf, wenn wir den Alten Bund mit dem Alten Testament verwechseln. Durch große Verwirrung sind zwei Dinge passiert: erstens, viele Menschen haben das Alte Testament durch die Brille des Alten Bundes und des Gesetzes gelesen. Das hat sie in moderne Pharisäer verwandelt und viele Leute verletzt. Zweitens, viele Menschen haben, als Reaktion darauf, das Alte Testament völlig verworfen und sagen, dass wir heute im Neuen Bund leben und das Alte Testament nicht mehr brauchen. Es kursieren viele reaktionäre Theologien in den heutigen Gemeinden. Diese Reaktionen sind immer sehr gefährlich, weil unser Glaube auf dem Wort gründen muss und nicht auf irgendetwas Negativem, das wir erlebt haben. Wir können die Bibel fast alles sagen lassen, wenn wir Dinge aus dem Zusammenhang nehmen und sie falsch auslegen. Die Schriften verstehen. Wenn wir die Bibel wirklich verstehen wollen, müssen wir einige Grundwahrheiten verstehen, welche ich euch in Kapitel 1 gelehrt habe. Es gibt noch andere wichtige Dinge, die wir brauchen, um die Bibel zu verstehen. Ich werde sie im folgenden Kapitel aufzeigen. Die Lehren Jesu. Als Jesus auf der Erde wandelte, konnte er uns nicht die volle Offenbarung des Neuen Bundes geben, er konnte uns nur Hinweise geben. Deshalb ist das Geheimnis des Neuen Bundes im Alten Testament, ebenso wie in den Evangelien, verborgen. Wenn wir nicht bereit sind, das Alte Testament im Licht des Neuen Bundes und mit Hilfe des Heiligen Geistes zu durchsuchen und zu studieren, wird es ein Geheimnis für uns bleiben. Das wird das Alte Testament dann sehr schwierig zu lesen und zu interpretieren machen. Jesus sagt uns in Johannes 16, 12-13. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst reden. Diese Verse zeigen uns ganz klar, dass alles, was Jesus gelehrt hatte, nicht gleichzeitig alles war, was er offenbaren wollte. Als ich diese Verse las, fing ich an, viele Male zum Heiligen Geist zu rufen und ihn zu bitten, mich die Dinge zu lehren, die Jesus seinen Jüngern sagen wollte, aber nicht konnte. Diese Verse zeigen uns einige sehr schöne Wahrheiten. Es gab vieles, was Jesus gerne sagen wollte, aber weil die Jünger in einer Periode des Überganges vom Alten Bund in den Neuen Bund lebten, konnten sie noch nicht alles verstehen. Deshalb hat Jesus niemals in klarer Sprache über den Neuen Bund gesprochen. Er erwähnte ihn kurz beim letzten Abendmahl, als er sagte, dass der Wein der Kelch des Neuen Bundes sei, aber er hat nie klar darüber gelehrt. Das nächste, was wir in diesen Versen sehen, ist, dass der Heilige Geist der eine ist, der uns diese Dinge lehren wird. Deshalb fing ich an, den Heiligen Geist zu bestürmen, mir all diese Dinge zu offenbaren. Niemand kann den Neuen Bund besser erklären als er. Jesus lehrte oft, als er auf der Erde wandelte, aber er lehrte nicht über den Neuen Bund, weil es die Aufgabe des Heiligen Geistes war, ihn zu offenbaren. Das verborgene Geheimnis. Der Neue Bund, der die einzige Art ist, wie Gott sich heute mit uns verbindet, war ein Geheimnis, das verborgen war, niemand hat es klar gesehen. Das Geheimnis wurde nicht offenbart, bevor Jesus in den Himmel aufgefahren war und den Heiligen Geist gesandt hatte. Wenn wir deshalb das Alte Testament ohne eine klare Offenbarung des Neuen Bundes lesen, wird es schädlich, ja sogar gefährlich sein. Auf diese Art zerstört heute Religion viele Leben. Leute lesen das Alte Testament im Licht des Alten Bundes und legen alles, was Gott sagte, falsch aus und wenden es falsch an. Das bringt Tod anstatt Leben. Es schafft ein völlig falsches Bild von dem Gott, dem wir dienen. Es verwandelt Menschen entweder in moderne Pharisäer, welche richten und stolz sind, oder in Menschen, die in ständiger Schuld, Scham und Verdammnis leben. Die wichtigsten Worte. Meiner Meinung nach sind die wichtigsten Worte der ganzen Bibel in Johannes 19, 30 aufgeschrieben, wo Jesus sagt, es ist vollbracht, alles, was wir in den Schriften lesen und studieren, muss durch diese Worte ausgelegt werden. Ohne diese Worte haben wir keine Errettung, keine Heilung, keinen Segen und keine Zukunft im Himmel. Als Jesus diese Worte proklamierte, proklamierte er auch, dass das Werk des Kreuzes absolut und ausreichend war. Wenn wir nur lernen würden, alles in der Bibel im Licht dieser Worte zu lesen, gäbe es keinen Raum mehr für Selbstgerechtigkeit und Religion in unserem Leben. Die einzige Art, wie wir zu Gott in Beziehung treten, ist durch das vollbrachte Werk des Kreuzes Jesu Christi. Das Beispiel des Apostels Paulus. Von all den Aposteln hatte Paulus die größte Offenbarung vom Geheimnis des neuen Bundes. Das Neue Testament wurde uns gegeben, um zu verstehen, wie wir das Geheimnis des neuen Bundes anwenden können, das im Alten Testament verborgen war. Der Apostel Paulus war bereit, jeden Preis dafür zu bezahlen, um das wahre Evangelium der Gnade und die Botschaft des neuen Bundes zu verteidigen. Er erlitt furchtbare Verfolgungen und verbrachte sein halbes Dienstleben in Gefängnissen. Das Leiden war für ihn gar kein Problem, weil die Offenbarung des neuen Bundes in seinem Leben so groß war, dass sie all das Leiden bei weitem aufwog. Als er zu den Ältesten der Gemeinde in Ephesus sprach, sagte er ihnen, dass er sicher war, dass noch mehr Leiden, Anfechtung und Ketten auf ihn warteten, weil der Heilige Geist es ihm gesagt hatte, Apostelgeschichte 20, 22 bis 23. Seine Antwort darauf war die folgende. Aber ich halte mein Leben nicht der Rede wert, wenn es gilt, meinen Lauf und den Dienst zu vollenden, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Apostelgeschichte 20, 24. Was Paulus motivierte, mit Freuden die schrecklichsten Verfolgungen und Beschwerden zu erleiden, welche er besonders im Korintherbrief beschreibt, war nicht seine Liebe zu Gott, sondern die Offenbarung des Evangeliums von der Gnade Gottes. Dieses Evangelium ist die Offenbarung des neuen Bundes. Diesen Brief und den Brief an die Galater habe ich mehr als alles andere in der Bibel gelesen und studiert. Ich bin überzeugt, dass jeder Christ sehr sorgfältig und langsam die ersten drei Kapitel des Epheserbriefes lesen und darüber meditieren sollte. Lasst uns sehen, was Paulus uns über dieses Geheimnis in Epheser 3, 8 bis 11 sagt. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum Christi zu verkündigen, und alle zu erleuchten darüber, was die Haushaltung des Geheimnisses sei, das von den Ewigkeiten her in dem Gott verborgen war, der alles erschaffen hat, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kund würde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus sagte hier klar, dass ihm diese Gnade gegeben wurde, bekannt zu machen, was die Gemeinschaft dieses Geheimnisses sei, das von Anbeginn der Zeiten in Gott verborgen war. Das ist immer schon die Absicht Gottes gewesen, wie Paulus in Vers 11 sagt. Weil der neue Bund die ewige Absicht Gottes ist, dürfen wir in der ganzen Bibel nichts auf irgendeine andere Weise lesen noch zu verstehen versuchen, außer im Licht dieses wunderbaren Geheimnisses, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Wichtige gebet. Wie wir schon gesehen haben, ist es alleine der Heilige Geist, der uns den neuen Bund wirklich offenbaren kann. Sogar Jesus selbst konnte es nicht tun, gemäß Johannes 16, 12. Weil der Heilige Geist der Einzige ist, der uns die volle Offenbarung des neuen Bundes geben kann, müssen wir ein bestimmtes Gebet ständig für uns beten und für die, die wir lieben. Ich habe dieses Gebet für mich einige tausendmal gebetet und bete es weiterhin. Dieses Gebet ist im Epheserbrief 1, 15 bis 21 aufgezeichnet. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von der Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten euer zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen sei, welches auch die überwältigende Größe seiner Macht sei an uns, die wir glauben, vermöge der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, welche er wirksam gemacht hat in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Ich habe mich oft mit Pastoren und Leitern, die sich über die Menschen, welche sie führten, beschwerten, zusammengesetzt. Vielen von ihnen habe ich geraten, anstatt sich über die Menschen zu beschweren, gewissenhaft zu befolgen, was der Apostel Paulus tat und dieses Gebet voller Eifer für ihre Leute zu beten. Der Apostel, welcher eine solch große und hervorragende Offenbarung über den neuen Bund hatte, sagte, dass er niemals aufhöre, dieses selbe Gebet für die Gemeinde in Ephesus zu beten. Dieses Gebet zeigt, dass der Heilige Geist der eine ist, welcher uns den neuen Bund offenbart. Warum müssen wir dieses selbe Gebet immer und immer wieder beten, wenn das Werk des Kreuzes vollbracht ist? Die Antwort lautet, dass wir noch nicht die volle Offenbarung jedes Aspektes des neuen Bundes haben. Wir beten nicht, dass Gott uns bestimmte Dinge gibt, die er durch das vollbrachte Werk am Kreuz schon zur Verfügung gestellt hat, vielmehr beten wir, dass er uns durch den Heiligen Geist ständig zunehmende Offenbarung von jedem Aspekt des neuen Bundes schenkt. Ich ermutige dich, dieses Gebet auswendig zu lernen und es jeden Tag zu beten. Die Lehren Jesu verstehen. Als Jesus auf Erden wandelte, war der neue Bund weder am Wirken noch war er bereits offenbart. Deshalb müssen wir alles, was wir in den Evangelien lesen, richtig interpretieren. Wir müssen uns selbst fragen, zu wem sprach Jesus in diesem Vers und warum sagte er die Dinge, die er sagte? Jesus sagte viele Dinge als Antwort auf Fragen, die ihm die jüdischen Pharisäer, welche unter dem Gesetz und dem alten Bund lebten, stellten. Diese Dinge betreffen ganz offensichtlich uns als Christen des neuen Bundes nicht. Ich sagte nicht, dass die Worte und Lehren Jesu uns nicht betreffen und nicht wichtig für uns sind. Alle seine Lehren haben heute für uns Bedeutung. Wenn wir aber nicht unterscheiden, ob er lehrte oder gezielt Leute unter dem alten Bund ansprach, werden wir eine Menge Verwirrung haben.